natürlich im Roleplayers Livestream Chat. Die Thanatos Quest haben wir aufgegeben am gestrigen Abend, aber dann. Lachach Rufus, neuer Song, bitte, Blödmann? Ja. Jonna hat eine Strategie. Song mit Roboter und Blödmann. Jamo, wenn Diana zu den Robotern Blödmann sagt. Blödmann droppt die Metalbooks zu 80%. Blödmann droppt die Metalbooks. Oder lassen sich klauen. Die Damen im Livestream-Chat wollen nach dem Fail der Thanatos-Quest wieder eine Quest. OMG. Die Thanatos Quest haben wir aufgegeben am gestrigen Abend. Aber dann. Schurach Rufus, neuer Song, bitte, Blödmann. Ja. Diana hat eine Strategie. Song mit Roboter und Blödmann. Ja, Mo, wenn Diana zu den Robotern Blödmann sagt. Droppen die Metalbooks zu 80%. Blödmann droppt die Metalbooks. Oder lassen sich klauen. Die Damen im Livestream-Chat wollen nach dem Fail der Thanatos Quest wieder eine Quest. OMG.